Wir tragen nicht Schmuck und nicht Ohrenschwer, nur das einfache graue Gewand. Und dennoch sind wir im ganzen Heer als die Fallschirmjäger bekannt. Und wo immer ein Fallschirmjäger erscheint, da freuen sich die Mädel wie nie. Denn sie wünschen seit langem sich einen Freund von der Fallschirm-MG-Kompanie. Orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, ja, ussasa, orilo. Wir fragen nach Geld nicht und nicht nach Gewinn, in der Hölle gibt's doch nichts für Geld. Doch geben wir täglich das Leben dahin, wenn's dem Teufel zu holen gefällt. Aber lobt unser Land uns als in der Gefahr, wir versagen die Hilfe ihm nie. Denn wir sind ja des Vaters treueste Schar für die Fallschirm-MG-Kompanie. Orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, orilo, ja, ussasa, orilo. Wir fürchten vor Teufel und Hölle uns nicht, denn der Tod ist stets unser Gesell. Und zeigt er uns mal sein Knochengesicht, wir folgen ihm lachend zur Hölle. Ja, und wenn's ihm bei uns einmal nicht mehr gefällt, ja, dann zwingen wir ihn in die Knie. Und wir bauen uns dort eine Einrichtung.